Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauzgenau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, und ihr habt es schon sicherlich vernommen, heute klingt hier irgendwie alles ein bisschen anders. Wir haben ein neues Intro, ich bin hier alleine im Mauzi-Ballon und zudem kommt noch hinzu, dass ihr habt es ja sicherlich bestimmt auch schon gesehen in euren Spotifys, iTunes, RSS-Readern und so weiter und so fort, Podcatchern. Die Folgenlänge ist durchaus kürzer als die gewohnte Miauzgenau-Episodenlänge, die auch ein bisschen variiert, aber schon irgendwie zwischen einer halben Stunde und eineinhalb Stunden hin und her pendelt. Ja, das hier ist ein kleiner Kickoff, ein kleiner Start für ein neues kleines Mini-Format innerhalb des Miauzgenau-Kosmos. Die Pokémon Schild und Schwert Tagebücher. Ja, denn heute ist der Tag, heute ist der 15. November und das heißt, heute ist der Release gewesen oder immer noch der Release. Wir befinden uns in einer transtemporalen Anomalie von Pokémon Schild und Schwert von der neuen Generation auf der Nintendo Switch. Quasi auch ein Kickoff für das Pokémon-Franchise auf der neuen Nintendo-Konsole, der Nintendo Switch. Wir hatten ja Pokémon Let's Go Pikachu und Eevee. Und das waren ja Remakes der ersten Generation. Und seitdem harren wir, wann kommt die neue Pokémon-Generation, wann kommt Generation 8, Schild und Schwert, dann endlich raus. Und heute ist es soweit. Und das Ganze wollten wir ganz gerne mit dem Pokémon-Podcast begleiten. Und deswegen ein etwas kleineres, handlicheres Format, die Pokémon Schild und Schwert Tagebücher. Ja, es werden so 5 bis 10 Minuten sein, wo ich dann einfach so frei in den Äther, ohne wirklich einen Gesprächspartner, weil es halt auch schwierig ist, sich dann mit einer zweiten Person abzugleichen, ich bin so weit, nein, ich bin so weit, ich spoiler dich jetzt oder du spoilerst mich, ein bisschen schwierig. Deswegen, so eine Art kleines Logbuch von mir persönlich über meine eigenen persönlichen Abenteuer in der Galar-Region, in der Schild- und Schwert-Region. Und das hier ist quasi so eine Folge 0. Ne? Also wenn man das jetzt weiterführt und da Kapitel reinhaut in die Logbücher, in die Tagebücher, dann wäre das hier quasi so eine Art Prolog. Ja, das wäre so eine Art Klappentext. Ja, was passt eher? Prolog oder Klappentext? info@miauzgenau.de. Das heißt, ihr bekommt jetzt zusätzlich zu den regulären Miauzgenau-Folgen, es sind ja immer so, zwei pro Monat, es ist ja auch ein Hobbyprojekt, ein Spaßprojekt und je nachdem, wie viel Zeit man sich freischaufeln kann, kommen halt auch Episoden raus. Also es hat sich ganz bewährt, irgendwie zwei reguläre Episoden pro Monat. Und in diesem Sinne wird das dann quasi ergänzt, also diese kleinen Logbücher, diese kleinen Tagebücher um meine persönlichen Abenteuer in der Galar-Region, meine Eindrücke zum Spiel, die werden nicht anstelle dieser Episoden kommen, sondern ergänzend dazu. Das heißt, die normalen Miauzgenau-Episoden, die in der Zeit sowieso veröffentlicht werden, die habt ihr dann quasi als normales Gut und das hier, diese kleinen Logbücher, die sind dann noch ein schöner Zusatz. Hinsichtlich Spoiler und so weiter, das finde ich auch ein interessantes Thema, dass man sagen kann, prinzipiell bin ich interessiert, aber ich will jetzt nicht, du Pappnase da in Berlin, dass du jetzt irgendwie was erwähnst, was potenziell spoilern könnte für meinen eigenen Spielverlauf, ne? Was das angeht, würde ich mich dann an den Arenen orientieren, das heißt, ich werde dann in jeder Episode sagen, okay, ich bin bis zu dem und dem Punkt gekommen, wird natürlich, wenn es sich bei den Arenen anbietet, werde ich das dann auch sagen. Wenn es ein anderer Punkt ist, ich weiß ja nicht, wo die Story hingeht, werde ich das dann da an der Stelle halt auch entsprechend anpassen. Also ich werde das nicht irgendwie sagen, bis zum Tod von Darth Vader, werde so nach dem Motto, ich werde jetzt da auch nichts, wenn irgendwas Gravierendes passiert ist, das dann quasi auch so namentlich nennen. Und es wird auch immer eine Spoilerwarnung geben. Und eine Angabe, wie gesagt, von wo bis wo wir hier quasi wandern in der Geschichte der neuen fantastischen Pokémon-Spiele. Ja, und dann denken wir uns das jetzt so weiter und dann kommt das eine Kapitel raus und das nächste und das nächste. Und ja, dann ist der Stream langsam gefüllt mit diversen kleinen Schnipseln zu Pokémon Schild und Schwert. Und da tut sich dann die Frage auf, die ihr wahrscheinlich auch schon habt, unter den Nägeln brennt regelrecht. Gibt es denn keine wirkliche allumfassende Besprechung? Also wie wir halt auch eine Folge oder einen Film oder ein Special oder irgendwas halt besprechen und reviewen, wird es das nicht geben? Ich sage doch, denn als finales Kapitel, und das kann man jetzt schon ankündigen und sagen, wird es auch noch eine allumfassende Besprechung, ein allumfassendes Review in der Gesamtheit geben. Das heißt, wir werden insgesamt dann nochmal in einem Talk, in einem Dialog, ich habe da tatsächlich auch schon jemand sehr Interessantes da an meiner Seite, der mir da Rede und Antwort stellen wird über seine Spielerfahrungen dann mit Schwert und Schild. Wir werden dann in Dialog dann quasi das ausarbeiten und das vernünftig besprechen und bereviewen. Von daher, ja, den Weg dorthin bestreiten wir dann quasi hier in diesen kleinen Mini-Episoden. Wie gesagt, ich plane hier gerade so 5 bis 10 Minuten maximal an. Das soll halt wirklich nur ein kleiner Schnack sein, irgendwie, wenn es sich anbietet. Ja. Ja, ansonsten die Regelmäßigkeit von diesen kleinen Tagebucheinträgen aus der Galar-Region, das Schild- und Schwert-Tagebuch, das wird eher so on the fly passieren. Also kann sein, dass teilweise täglich ein Tagebuch rauskommt, kann auch sein, dass wir hier irgendwie mal einen Tag Pause haben oder 2 Tage Pause haben, je nachdem, wie sehr ich selbst zum Spielen komme. Und genau, also das wird sich quasi meinem Spielfluss dann anpassen, weil ich das auch ganz interessant finde dann, und wichtig finde, dass man da diese Ankerpunkte hat, also diese Orientierungspunkte. Gut, soweit. Ich glaube, ich bin mit den wichtigsten Infos durch, mit so ein paar Randinfos ebenfalls. Und alles Weitere würde sich dann, glaube ich, auch im Verlauf zeigen, beziehungsweise werde ich dann auch nochmal erwähnen vor jedem Kapitel dieses Tagebuches. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, dieser Monolog war nicht allzu unerträglich zum Zuhören. Wie ihr dieses kleine Tagebuchformat findet, könnt ihr gerne schreiben, info@miautsgenau.de und gerne auch eigene Erfahrungen zu Schild und Schwert. Da muss ich dann halt gucken, wenn dann welche kommen, dass ich die dann zum jeweiligen Teil in der Geschichte, wo ich dann gerade bin, im Tagebuch dann einsortiere. Und also nicht traurig sein, wenn ihr was schickt und das dann erst 3 Folgen später thematisiert wird. Auch gerne Einspieler schicken. Also wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt Bock, dem euren Dominik was einzuquatschen, dann gerne einfach ebenfalls info@miautsgenau.de. Und ja, in diesem Sinne, ich verabschiede mich von euch und drifte mit meinem Mauzi-Ballon dann weiter in die Galar-Region zu Pokémon Schild und Schwert. Und wir hören uns dann wieder im ersten richtigen Kapitel von den Pokémon Schild und Schwert Tagebüchern. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.